7. Fußballspieler. O futebolista. Sängerin. A cantora. Schriftsteller. O escritor. Er hat kurze Haare. Tem o cabelo curto. Lang. Comprido. Hässlich. Feio. Hübsch, schön. Bonito. Dunkelhaarig. Moreno. Alt. Velho. Dünn. Magro. Lockig. Encaracolado. Glatt. Liso. Blond. Louro. Oder? Loiro. Eine Brille tragen. Usar óculos. Schnurrbart. O bigode. Bart. A barba. Jung, aber auch neu. Novo. Dick. Gordo. Klein. Baixo. Groß. Alto. Rothaarig. Ruivo.